Kapitel 4. Hören. Höre das Telefongespräch zwischen Peter und Vinzenz. Was ist richtig, was ist falsch? Hallo, Vinzenz. Ich bin's, Peter. Wie geht's dir? Ich bin total müde. Ich bin gestern spät ins Bett gegangen. Und du? Ich? Ich bin topfit. Heute ist tolles Wetter. Gehen wir auf den Berg? Heute Vormittag? Nee, unmöglich. Ich hab eine Verabredung. Mit wem denn? Mit meinem Zahnarzt. Na, sowas. Ich hab auch eine Verabredung. Mit wem denn? Geheimnis. Na komm schon, wie heißt sie? Quatsch. Ich will in den Ferien arbeiten und stelle mich im Sportgeschäft an der Kirche vor. Ach, bei Michael. Den kenne ich gut. Dann kannst du ihm doch was Positives über mich erzählen, oder? Wenn du meinst. Und wann gehen wir auf den Berg? Zum Gletscher? Ich rufe die morgen an. Okay, aber nicht zu früh. Ich gehe heute Abend ins Kino. Das wird dann spät.